13 Jahre, da kommt er her. Der Bummel, das ist ein ganz toller Kerl. Die Haare trägt er nicht so lang, hat einen Ludenmantel und eine Levis an. Ist er Lude oder ist er Punk? Oder ist er nur ein bisschen krank? Glaub mir, ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nur, der Bummel, das ist ein Hit. Bummel ist ein Dicker. Hab ich ihn gesehen, er konnte schon nicht mehr gerade stehen. Bewaffnet mit nem Schießgewehr fällt er über mich brüllend her. Er lädt schnell durch und zählt bis drei, doch aus der Knarre kam kein Blei. Wasser spritzte vorne raus, ich dachte glatt, ich hätte ein Loch im Bauch. Bummel ist ein dicker Mann, die Dette uns an die Arme ran. Ist nicht dumm, doch auch nicht. Ich legte sie auf meinen Tresen. Der Bauch war leer, das Geld war knapp. Doch Zähne hatte ich nicht so knapp. Ja, eingetauscht habe ich sie gegen eine Nase Koks und 5 Gramm Chemie. Bummel ist ein dicker Mann, mit der Nuss an die Arme ran. Ist nicht dumm, doch auch nicht schlau. Warum wird er niemals blau? Aus. Wie kommt der Bummel denn bloß nach Haus? Im Kofferraum nahmen wir ihn mit. Aus dem Kofferraum saß er dann unser Sprit. Ich muss mal kotzen, schrie er laut. Verschreckt unser Eins nach hinten schaut. Er grinst nur frech, war nur ein Witz. Den Kotzen tut der Fettsack nicht. Bummel ist ein dicker Mann, der uns an die Arme an. Ist nicht dumm, doch auch nicht. In Düsseldorf dann angekommen, war der Bummel schon recht benommen. Er konnte schon nicht mehr gerade stehen, doch ohne Bier wollte er nicht schlafen gehen. Er hat kein Girl und auch kein Geld, kein Bier, kein Koks und auch kein Zelt. Das Bier, das hat er uns geklaut und das ist Koks, hat er wohl nicht gekauft. Bummel ist ein dicker Mann, mit der Nuss an die Arme dran. Ist nicht dumm, doch auch nicht schlau, so warum wird er niemals blau? Nun muss der Bummel bald in Knast, oder hat er nur einen Scherz gemacht? Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und packen uns wieder an die steifen Glieder. Wärmsten Dank für alles und frohe Weihnachten!